Durch die Vereinigung des Taifuns Nummer 10 vom 29. August mit dem Tiefdruckfeld im Nordwesten gab es vom 29. August bis zum 2. September in der ganzen Demokratischen Volksrepublik Korea, insbesondere im Bezirk Nordhamgyong, starken Wind und Regen. Nach Angaben des Amtes für Meteorologie betrug der Niederschlag in den Kreisen Gyeonghung und Buryong vom Bezirk Nordhamgyong zwischen 0 Uhr vom 29. August und 12 Uhr vom 2. September jeweils 320 und 290 mm. Auch in den Orten Onsong, Gyeongsong, Gyeongwon, Yunsa und Hwade vom Bezirk Nordhamgyong sowie in vielen Gebieten vom Bezirk Ryanggang wie Daehongdan regnet es über 150 mm. Die seit der Wetterbeobachtung größte Überschwemmung am Fluss Duman suchte die Stadt Hwaedong, die Kreise Musan, Onsong, Gyeongwon, Gyeonghung und Yunsa sowie einen Teil der Stadt Rason mit schweren Schäden heim. Die schlimmsten Katastrophengebiete sind die Stadt Hwaedong und die Kreise Musan und Yunsa. In der Stadt Hwaedong wurden 15 Menschen vermisst. Im Bezirk Nordhamgyong wurden 8.670 Wohnhäuser für 17.180 Familien völlig oder teilweise zerstört, woraus 44.000 Obdachlose entstanden. Die Schäden werden weiter ermittelt. In den Überschwemmungsgebieten sind die Aktionen in vollem Gange, das Leben der Opfer zu stabilisieren und die Schäden zu beseitigen.